Wir beginnen mit Peter Wittrich und Choreografie, eine Sinfonie für Stimmen und Instrumente. Die Teile Ouvertura, Intermezzo Humoristica, Ballade im romantischen Stil und Finale Rock Around the Millennium. Wir hören Madrigalchor, Blechbläser und Schlagzeugensemble der Musikhochschule München unter der Leitung von Max Frei in einer Aufnahme vom Mai 2000 aus Landshut. Thank you. Thank you.

Choreografie, eine Sinfonie für Stimmen und Instrumente von Peter Wittrich. Mit Madrigalchor, Blechbläsern und dem Schlagzeugensemble der Musikhochschule München unter Max Frei in einer Aufnahme von 2000 aus dem Rathaus-Prunksaal in Landshut. Als nächstes von Dieter Schnebel, Jo Weckerli, alemannische Worte und Bilder von und nach Johann Peter Hebel mit vokalen und instrumentalen Klängen und mit Schlagwerk. Wir hören die Maulwerker sowie das Kammerensemble Neue Musik Berlin. Die Leitung hat Roland Kluttig. Leinenweber und Dragoner. Geboren am 29. Januar 1720 zu Simmern in Hunsrück. Ursula Oertlein, Dienstmagd. Geboren am 10. November 1727 zu Hausen im Wiesental. Heirat 30. Juni 1759 zu Hauingen im Wiesental. Peter Hebel, am 10. Mai 1760 in Basel geboren, in der Sante Hans, Nifalor Nummer 14, das zweite Haus vor dem Schwiebbogen, heute Haus Totentanz Nummer 2. 20. Juni 1761, Geburt der Schwester Susanne. Juli 1761, Erkrankung der zeitweise in Basel lebenden Familie an der Stadtseuche. 25. Juli, Tod des Vaters. Anfang August, Tod der kleinen Susanne. Oktober 1773, schwere Erkrankung der zu Basel in Diensten stehenden Mutter. Sie verlangt, nach Hausen gebracht zu werden und wird von Vogt Maurer und dem 13-jährigen Johann Peter mit einem Fuhrwerk in Basel abgeholt. Während eines Halts stirbt sie auf der Straße zwischen Brombach und Steinen am 16. Oktober 1773, 4 Uhr nachmittags. Lebensstationen 1760 bis 73 in Hausen, 1774 bis 78, Schüler des Karlsruher Gymnasiums, 1778 bis 80, Theologiestudium in Erlangen. 1781 bis 91, Hauslehrer im Oberland, Vikar in Lörrach. Seit 1792 in Karlsruhe, 1792 Diakon, 1798 Professor, 1808 Gymnasialdirektor, 1819 Prälat der Badischen Landeskirche. 22. September 1826 in der Morgenfrühe, Tod Johann Peter Hebels in Schwetzing. Vergänglichkeit. Gespräch zwischen dem Etty und dem Burg auf der Straße nach Basel zwischen Steinen und Brombach in der Nacht. Höchst laubig März! Fast allmol Etty, wenn man's Rötler schloss, so vor den Augen steht, so denk ich dran, ob's unserem Haus echt auch einmal so rot. Steht's denn nicht dort, so schudrig wie der Tod im Basler Totentanz? Es gruset ein, je länger als man's beschaut und grusen muss, es sitzt ja wie eine Kirche auf dem Fenster glitzern, es ist ein Stall, Schwätzbett, kurzem Mensch, auch noch so, in meinem Moll, es könnt hier gar nicht sein. Was meinst? Es kommt alles jung und neu und alles schlicht im Alter zu und alles nimmt ein Ende und wüt stand still. Hörst nicht, wie es Wasser ruscht und ziehst am Himmel oben Stern an Stern. Man meint vor aller Mühsigkeit und doch ruckt alles wieder, alles kommt und geht. Es ist nicht anders, schau mir an, wie ich bin. Du bist nur jung, nervst, ich bin außer sie. Jetzt wird was anders, das Alter kommt. Und ohne Gang und Reske oder Wies in Feld und Wald, go Basel oder Heim, sich einerlei. Ich gang im Kirchhof zu. Brieg alter nicht und bist der Bisch wie nie entstanden war, so bin ich nimmer da und Schaf und Geiße weide auf meinem Grab, ja Wägerli, und das Haus wird alt und wüst, der Regen wäscht das Wüste alle Nacht und Sonne bleicht das Schmerzer alle Tag und im verpoppert der Wurm. Es regnet noch die Bühne ab, es pfeift der Wind durch Klima. Silber, tust du auch noch die Augen zu. Es föhnet Kindeskind und Plätze drauf, das fühlt im Wundermend und hilft nicht mehr. Und wenn man Not noch gar zwei Buße zählt, ist alles zimmerbreit und die Dörfer sind nur selber in sich ab. Und Kinder stoppen das Volks und Ehren aus, Gott mit der Zeit der Pflug. Nein, was das sei? Buchli. Tanne. Moos. Lörrach. Wieslet. Kreske. Blaue. Blüte.

Also gehen auch Spenster um. Frau Faste, siehst du jetzt, sie fangen schon an. Man sagt einmal, der Lippi-Läppeli. Und was weiß ich, wer mehr, was stoß ich mich? Schwätzliesli, Atti, bis wir über die Brücke da sind und da an Berg und Wald vorbei. Dort oben jagt der wilde Jäger, weisch, und schaut da nieder. In der höchsten Säge, wie's Eiermeidli gelegen. Halb auf Wohl, es ist Jahr und Tag. Hörst wie der Laubi schnuft? Das hat der Pfnösel, zeigt dort nicht so nerd. Ist Laubi merz. Und lass die Toten sein. Sie tun da nichts mehr. Was han ich gesagt? Von Basel, dass es auch einmal verfallt. Und dort in langer Zeit ein Wandersmann eine halbe Stunde, eine Stunde mit Trafer wie so schaut da durch. Liegt kein Nebel drauf und seid sein Kamerad, wo mit dem Dorf, nur da ist Basel gestanden. Seele dumm, seit Peters Hilfe gesehen, sie scharrt dafür. Nein, Atti, ist der Ernst, es kann nicht sein. Schwärzer Testament. Der Wasserträger. In Paris holt man das Wasser nicht am Brunnen. Wie dort alles ins Große getrieben wird, so schöpft man auch das Wasser obenweise in dem Strom, der hindurchfließt, in der Seine. Und hat eigene Wasserträger, arme Leute, die Jahr aus, Jahr ein das Wasser in die Häuser bringen und davon leben. Denn man müsste viel Brunnen graben für 5 × 100.000 Menschen in einer Stadt, ohne das unvernünftige Vieh. Auch hat das Erdreich dort kein ander trinkbares Wasser. Solches ist auch eine Ursache, dass man keine Brunnen gräbt. 2 solche Wasserträger verdienten ihr Stücklein Brot und tranken am Sonntag ihr Schöpplein miteinander manches Jahr. Auch legten sie immer ein weniges von dem Verdienst zurück und setzten es in die Lotterie. Wer sein Geld in die Lotterie trägt, trägt es in den Rhein. Fort ist's. Aber bisweilen lässt das Glück unter Vieltausenden einen etwas Namhaftes gewinnen und trompetet dazu, damit die anderen Toren wieder gelockt werden. Also ließ es auch unsere 2 Wasserträger auf einmal gewinnen, mehr als 100.000 Livre. Einer von ihnen, als er seinen Anteil heimgetragen hatte, dachte nach, wie kann ich mein Geld sicher anlegen? Wie viel darf ich des Jahres verzehren, dass ich's aushalte und von Jahr zu Jahr noch reicher werde, bis ich's nimmer zählen kann? Und wie ihn seine Überlegung mahnte, so tat er und ist jetzt ein steinreicher Mann und ein guter Freund des Hausfreunds kennt ihn. Der andere sagte, wohl will ich mir's auch werden lassen für mein Geld, aber meine Kunden gebe ich nicht auf, dies ist unklug. Sondern er nahm auf ein Vierteljahr einen an, einen Adjunkt wie der Hausfreund, der so lang sein Geschäft verrichten musste, als er reich war. Denn er sagte, in einem Vierteljahr bin ich fertig. Also kleidete er sich jetzt in die vornehmste Seide, alle Tage ein anderer Rock, eine andere Farbe, einer schöner als der andere. Ließ sich alle Tage frisieren, 7 Locken übereinander, 2 Finger hoch mit Puder bedeckt. Mietete auf ein Vierteljahr ein prächtiges Haus, ließ alle Tage einen Ochsen schlachten, 6 Kälber, 2 Schweine für sich und seine guten Freunde, die er zum Essen einladete und für die Musikanten. Vom Keller bis in das Speiszimmer standen 2 Reihen Bediente und reichten sich die Flaschen, wie man die Feuereimer reicht bei einem Brand. In der einen Reihe die leeren Flaschen, in der anderen die vollen. Den Boden von Paris betrat er nimmer, sondern wenn er in die Komödie fahren wollte oder ins Palais Royal, so mussten ihn 6 Bediente in die Kutsche hineintragen und wieder hinaus. Überall war er der gnädige Herr, der Herr Baron, der Herr Graf und der verständigste Mann in ganz Paris. Als er aber nach 3 Wochen vor dem Ende des Vierteljahrs in den Geldkasten griff, um eine Handvoll Dublonen ungezählt und unbeschaut herauszunehmen, als er schon auf den Boden der Kiste griff, sagte er, Gottlob, ich werde geschwinder fertig, als ich gemeint habe. Also bereitete er sich und seinen Freunden noch einen lustigen Tag, wischte alsdann den Rest seines Reichtums in der Kiste zusammen, schenkte es seinem Adjunkt und gab ihm den Abschied. Denn am anderen Tag ging er selber wieder an sein altes Geschäft, trägt jetzt Wasser in die Häuser wie vorher, wieder so lustig und zufrieden wie vorher. Ja, er bringt das Wasser selbst seinem ehemaligen Kameraden, nimmt ihm aus alter Freundschaft nichts dafür ab und lacht ihn aus. Der Hausfreund denkt etwas dabei, aber er sagt nichts. es ist nicht anders. Schaut mir an, wie weit und mit der Zeit verbrennt die ganze Welt. Es geht ein Wächter aus um Mitternacht, ein fremder Mann, man weiß nicht, wer er ist. Er funkelt wie ein Stern und ruft: wach auf, es kommt der Tag. Da brötet sich der Himmel und es dunret überall, zuerst heimlich, als mach Lut wie Seele mol, wo Anno sessen in sich, der Franzose und die Schosse hat, der Boden wankt, als Kirchturmbuche, Glocke schlage an und lütet selber, bet sie weit und breit und alles bettet. Tag, oh, püt ist Gott, man braucht kein Sonder zu. Der Himmel steht im Blitz und Welt im Glas. Drauf geht noch viel, ich hab jetzt nicht der Zeit. Und endlich zündet's an und brennt und brennt. Wo bald nicht und niemals löscht, es glumpst wohl selber. Wie meinst du jetzt, Guster, noch? Oh, Atti, sag mir nicht mehr. Glumpst ab. Drüber kommt der Tag. Unverhofftes Wiedersehen. 1760. In Falun in Schweden küsste vor guten 50 Jahren und mehr ein junger Bergmann seine junge, hübsche Braut und sagte zu ihr: auf St. Lucie wird unsere Liebe von des Priesters Hand gesegnet, dann sind wir Mann und Weib und bauen uns ein eigenes Nestlein, und Friede und Liebe soll darin wohnen, sagte die schöne Braut,

heißen. Nicht gar weit davon ist Wieslet gsi. Dort han i auch scho gelebt und Stiere gewittet. Holz go Basel gefiert und brochet. Matte Kraus und Lichtspöck gemacht. Und gefällt bis an die selig End. Und möcht jetzt nimmer hin. Alemannische Worte und Bilder von und nach Johann Peter Hebel mit vokalen und instrumentalen Klängen und mit Schlagwerk von Dieter Schnebel. Wir hörten die Maulwerker und das Kammerensemble Neue Musik Berlin unter der Leitung von Roland Kluttich. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Es geht weiter mit Larissa Richter. El Camino della Vida. Der Weg des Lebens. Suite für zwei Flöten und Orchester. Mit Simona Pingitzer und Cyril Schikula Flöte sowie der Symphonica Bratislava unter Wladimir Martinka. Thank you. Thank you. El Camino de la Vida, der Weg des Lebens. Suite für zwei Flöten und Orchester von Larissa Richter. Mit Simona Pingica und Cyril Schikula Flöte sowie der Symphonica Bratislava unter Wladimir Martinka. Und jetzt noch im Concerto Bavarese auf Bayern 2 von Gloria Coates. Fragment from Leonardo's Notebooks, Fragment aus Leonardos Notizbüchern, Anima della Terra. Fragment aus Leonardos Notizbüchern Anima della Terra von Gloria Coates. Wir hörten Jerzyna Markova Sopran, Gerda Maria Knauer Alt, Miroslav Kopp Tenor, Piotr Nowatzki Bass und das Orchester des Internationalen Jugendfestspieltreffens Bayreuth 1984. Die Leitung hatte Matthias Kunsch.